liebte ihr weißes Haar und ich liebte die Kunde aus ihrem zitternden Munde vom Frühjahr, wie es früher mal war. Geschichten vom Krieg, als der Klatschmo noch blühte am Zaun, als Kinderfüße mit winzigen Zehen im Watt malten Grüße. Vom Meer überspült, vom Winde verweht, wie die ganz großen Gefühle. Wie konnte es geschehen, dass ich aus Versehen die Mutter nicht liebte? Sie sang mir ein Lied von einem Land, von einem Schatz, den's nicht gibt. Versenkte mein Leben, bis es versank, vergaß mir zu geben. Ein Liebespfand, der Trunksucht verfallen, verfiel ich auf merkwürdige Ideen. Sag nie, ich hätte sie nicht geliebt, ich hab sie nicht geliebt. Ich hätte sie nicht geliebt, ich hab sie doch geliebt, weil mir nichts anders übrig blieb. Sie hat mir gesagt, dass ja, als ich im Irrenhaus war, es hat dir nichts gebracht, das hat mich verwirrt. Doch Mutter, du hast dich geirrt. Ja, ja, als ich im Irrenhaus war, ja, ja. Und jetzt blüht auf deiner Stirne das Moos. Das ist famos, Mutter, das ist famos. Und was bleibt in meinem Herzen ist ein Loch. Es ist famos. Und ich frag mich, wie lange noch wird es gehen, bis wir uns beide in der Hölle wiedersehen. Auch den Vater, den Arsch, die Schneeflocke gefällt aus der Wolke der Welt und drüben am Zaun stehen die klagenden Frauen. Ich hätte so gerne dir noch aus der Ferne zugerufen, Mutter, du warst mein Du, ich bin Chirurg. Ohne dich kann ich nicht leben, ohne dich kann ich nicht sein. Ich liebte ihr bleiches Haar und ich liebte die Kunde aus ihrem Munde vom Frühjahr, wie es früher mal war. Geschichten vom Krieg, als der Glatschmo noch blühte, als Kinderfüße mit winzigen Zehen im Wagen malten Grüße. Vom Meer überspült, vom Winde verweht, wie die ganz großen Gefühle.